Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es ist wirklich eine Hausaufgabe, mich hier in der das Wort ergreifen zu dürfen, weil in dem Aspekt, dass ich das geschrieben gar kein Historiker bin, sondern in die Medizin- und Wissenschaftsgeschichte habilitiert habe, das aber nur unter uns. Das wirft ein zeichnendes Licht auf den Charakter unseres Instituts in Venedig, das hinter Disziplinär ausgerichtet ist. Das heißt, die gemeinsame Klammer aller Arbeiten ist das Thema Venedig, das Veneto und auch die politischen und kulturellen Beziehungen zwischen Venedig und den Ländern deutscher Sprache. Das bedeutet, bei uns können Historiker, aber auch Kunsthistoriker, Wissenschaftshistoriker, Historiker des Rechts und der Musik und der Literatur arbeiten. Bezeichnend ist, dass meine Vorgänger praktisch alle ein anderes Fach vertreten haben. Und dann ist es ganz interessant, auf diese Weise einen kleinen historischen Exkurs zu machen. Der erste Vorgänger war Wolfgang Wolters als Kunsthistoriker, ihm folgte Hans Eberhard Meyer, die alte Historiker, die wir alle kennen. Dann kommt Eckhard Kessler, die kennt er ist, klassische Philologe. Darum hing Cornelis in Ostrück, Rechtshistorikerin, dann der Teufel, Historiker, und schließlich seit 1990 bin ich in diesem Amt. Und die Förderung der Arbeit erfolgt durch Stipendien. Das heißt, graduierte Wissenschaftler können sich zwischen 2 Monaten und 1 Jahr in Sonderfällen, sogar 2 Jahren, bei uns aufhalten, in Palazzo Barberico, am Kampfboden. Die Intention im Grunde ist die, dass wir dort ihren Arbeitsplatz haben, auch die Hammerbibliothek zur Verfügung haben, wir etwa 7000 Bände zum Thema Venedig gefasst. Wir haben praktisch versucht, alles zu kaufen, was seit Gründung des Instituts vor 21 Jahren erschienen ist und was greifbar war. Und sie sollen damit die großen berühmten Bibliotheken am Ort, die Bibliothek am Machala, das Staatsarchiv, die Bibliothek am Correo und auch die Bibliothek am benutzen. Wir haben übrigens, das ist eine gewisse Ausnahme seit einem Jahr, alle Biologen bei uns als Stipendiaten, die haben eine Doktorarbeit fertig gemacht über ein Thema, das in Venedig kurz aufsehen erlegte, über das Schicksal einer Alge in der Lagune unter dem Einfluss der richtigen Umweltbelastung durch die Arten von Madeira. Wir haben seit 1979 auch Künstler am Institut, und zwar für 4 Monate im Jahr. Wir haben kein Atelier, in der Romana oder in der Massimo, das möglich ist, aber die Intention ist, dass die Leute sich in Venedig nach 2 Monaten lang inspirieren, dass sie nicht ausschließen, dass dort auch Gedichte und Romane und Skizzen und ähnliches zum Thema Venedig entstanden sind. Zwischen dem Direktor und das Ministerium, in unserem Fall das Innenministerium, ist ein Verein e.V. eingeschaltet, wie wir das aus vielen anderen Beispielen kennen, Kunsthistorisches Institut in Florenz und auch in London. Und der Direktor selbst ist auch 5 oder 6 Jahre im Amt. Und die Idee wurde, des Instituts wurde in den 60er Jahren entwickelt. Damals streckt man sich nicht ohne Bitterkeit und dessen Charakter. Die einen plädierten für ein rein historisches oder kunsthistorisches Institut, die anderen für den interdisziplinären Charakter. Die letztere Gruppe siegte. Und wie gesagt, es ging nicht ohne Bitterkeit und Distanzierung einiger wichtige Wissenschaftler, die mit Venedig eng verbunden sind. Wir haben eine Schwerpunktsbibliothek, ich hatte es schon gesagt, und können natürlich in Konkurrenz treten zu einem klassischen Institut und können es auch nicht vergleichen mit den großen Instituten, die angefangen sind, hier in diesem Raum vertreten. Die Intention war eine andere, aber wir haben dafür die Möglichkeit, eben auf sehr breiter Front Studien zu diesem Thema Venedig zu betreiben. Der Direktor ist Herausgeber einer Studienreihe, einer Buchreihe, die vor allem Kongressakten abdruckt von Tagungen, die bei uns stattgefunden haben. In diesem Jahr 33 waren das in den 3 Tagungen als Beispiel, wie man schon mal gesagt hat, Goldoni, Europäer im April. Wir haben dieses Jahr das 200-jährige. Dann wird die Erinnerung an den Tod von Goldoni, welchen war dies der größte Kongress in Europa, der zu diesem Thema stattfand. Dann hatten wir einen Kongress über Sprache und Wissenschaft, also über die Geschichte der Wissenschaftssprache in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und Wissenschaftsgeschichte. Und dann war ein Arbeitsgespräch über Auftraggeber in der Kunstgeschichte in Augsburg und in Venedig. Der Direktor ist gerade kann es auch Mitglied der Comitat gewachsen, die der Salvadorian Venezia und auch Mitglied der deutschen Gruppe der UNESCO-Kommission für Venedig. Angesichts der knappen Zeit möchte ich es dann belassen und erwarte Sie auch, dass ich schon schriftlich eingereicht habe. Vielen Dank.